Erster einer der sieben Engel, die die sieben Schalen hatten, kam zu mir und sagte, komm, ich zeige dir das Urteil über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Zweiter, die Könige der Erde haben mit ihr sexuelle Sünden begangen und die Menschen auf der Erde wurden betrunken vom Wein ihrer Sünden. Dritter, der Engel brachte mich im Geist in eine Wüste, wo ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sah, das voller Namen war, die Gott beleidigten, und es hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. Vierter, die Frau trug Kleider in Purpur und Scharlach und war mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt, in ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der voller abscheulicher Dinge und der Unreinheit ihrer sexuellen Sünden war. Fünfter, auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name geschrieben, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der abscheulichen Dinge auf der Erde. Sechster, ich sah, dass die Frau betrunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, als ich sie sah, war ich sehr erstaunt. Siebter, der Engel fragte mich, warum wunderst du dich? Ich werde dir das Geheimnis der Frau und des Tieres erklären, das sie trägt, mit seinen sieben Köpfen und zehn Hörnern. Achter, das Tier, das du sahst, existierte früher, existiert jetzt nicht mehr, wird aber aus dem Abgrund aufsteigen und dann vernichtet werden. Die Menschen auf der Erde, deren Namen nicht seit Beginn der Welt im Buch des Lebens stehen, werden sich wundern, wenn sie sehen, dass das Tier früher existierte, jetzt nicht mehr da ist und wiederkommen wird. Neunter, hier ist die Erklärung für diejenigen, die Weisheit haben, die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und sie sind auch sieben Könige. Zehnter, fünf von ihnen sind schon gestürzt, einer regiert gerade, und der siebte ist noch nicht gekommen, wenn er kommt, wird er nur für kurze Zeit bleiben. Elfter, das Tier, das früher existierte und jetzt nicht mehr da ist, ist selbst der achte König, obwohl es einer der sieben ist, und es wird vernichtet werden. Zwölfter, die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, die noch keine Herrschaft erhalten haben, aber sie werden für kurze Zeit Macht als Könige zusammen mit dem Tier bekommen. Dreizehnter, sie alle haben denselben Plan und geben ihre Macht und Autorität dem Tier. Vierzehnter, sie werden gegen das Lamm kämpfen, aber das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, und seine Begleiter sind die Berufenen, Auserwählten und Treuen. Fünfzehnter, und er sagte zu mir, die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, das sind Völker, Menschenmassen, Nationen und verschiedene Sprachen. Sechzehnter, die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier werden die Hure hassen, sie verlassen und nackt machen, sie werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Siebzehnter, denn Gott hat ihnen den Gedanken ins Herz gegeben, seinen Plan auszuführen, und zwar so, dass sie sich einig sind und ihr Reich dem Tier geben, bis Gottes Worte erfüllt sind. Achtzehnter, und die Frau, die du sahst, ist die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht.